2. Timotheus, Kapitel 1 auf. Let's pray. Und lasst uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For the life that we enjoy. Für das Leben, das wir so genießen dürfen. Our life in Christ. Unser Leben in Christus. Thank you for each one here tonight. Danke für den Einzelnen, der heute hier ist. Thank you for eternal life. Danke für das ewige Leben. Bless these words, I pray. Bitte segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to start a series on authentic community life. Ich möchte heute eine neue Serie anfangen über authentisches Gesellschaftsleben. Authentic community life can only be, or let's say, our community life as a church. Also unser Leben als Gemeinde, das Gemeinschaftsleben. Can only be as authentic. Kann nur so authentisch sein. As each one of us have authentic faith. Nur so weit, wie jeder von uns authentischen Glauben hat. And two people who had a very deep relationship in the scripture. Und zwei Leute, die wirklich einen authentischen Glauben hatten in der Schrift. Were Paul and Timothy. Waren Paulus und Timotheus. And as we read 2 Timothy 1, I'll give you the background a little bit. Und ich will euch vorhin noch kurz den Hintergrund erzählen, bevor wir 2. Timotheus 1 lesen. Paul is now in prison again. Paulus ist wieder mal eingesperrt worden. And this time he's not going to get away. He's not going to get out. Und diesmal schaut es nicht so aus, als ob er wieder freikommt. He was in prison in Rome. He wrote the epistle to the Philippians. Er wurde in Rom eingesperrt wegen den Philippern. He wrote the epistle, the letter also to the Philippians. Hat den Philipperbrief geschrieben. Then he was out for a while. Dann kam er eine Weile wieder frei. And then he was arrested again. Dann wurde er nochmal gefangen genommen. And this was after the burning of Rome. Und das war nach dem Brand in Rom. And where Nero blamed the Christians, wo Nero die Schuld den Christen zugeschoben for what hat. Happened. Für das, was passiert ist. And this incredible persecution starts around 64. Und diese unglaubliche Verfolgung fängt um ca. 64 nach Christus an. And now Paul is arrested again. Paulus wird nochmal eingesperrt. Timothy had already been arrested as well. Timotheus war auch schon mal also eingesperrt. In Hebrews 13, verse 23. In Hebräer 13, Vers 23. And Timothy is having a hard time. Und Timotheus hat eben eine schwere Zeit. Because his father in the faith, weil sein Vater im Glauben, is now in chains. Also liegt in Ketten. And probably not going to get out. Und wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Christians are being taken to the Colosseum. Und die Christen werden ins Kolosseum geführt. They're being fed to lions. Sie werden den Löwen vorgeworfen. They're being burned alive. Sie werden lebendig verbrannt. And this incredible dark storm has now arisen on the church. Und dieser unglaublich dunkle Sturm, es geht eben voll auf die Gemeinde los. Kind of like in the days of the Nazis. So ungefähr wie in der Zeit des Nationalsozialismus. This dark cloud has come. Also es kommt so eine dunkle Wolke auf. And Timothy is not just a believer, he's a leader. Und Timotheus ist nicht nur ein Gläubig, sondern er ist doch ein Leiter. And he's having a real hard time. He's flipping out. Und er ist schon kurz vor dem Zusammenbruch, hat eine sehr schwere Zeit. It's overwhelming him. Und es überwältigt ihn. And it's like us a lot of times. We just get overwhelmed with circumstances. Und oft ist es so mit uns auch, wo uns Umstände überwältigen. And as we read this, you'll see the authenticity or what it means to have an authentic faith. Und wenn wir das jetzt lesen, werdet ihr sehen, was es heißt, einen authentischen Glauben zu haben. Now, the word authentic, genuine or for real. Das Definition für authentisch heißt einfach wahrhaftig oder real. And if we were to ask ourselves, how much of what I confess. Und wir fragen uns, wie viel von dem, was ich bekenne. And believe in my mind. Und auch in meinem Verstand glaube. Is really a part of my life. Ist wirklich ein Teil meines Lebens. Maybe 90%. Vielleicht 90%. Maybe 70%. Vielleicht auch nur 70%. Maybe 20%. Vielleicht auch nur 20%. Maybe 10%. Oder 10%. Maybe just 5%. Vielleicht sogar nur 5%. Is really authentic. Das ist wirklich authentisch. And when the storms of life come in. Und wenn die Stimme des Lebens kommen, and they will come in, und sie kommen auch, Jesus promised they would come in, und Jesus hat versprochen, dass sie kommen werden, in this world you're gonna have tribulation. In dieser Welt werdet ihr Trübsal erfahren. You can try to avoid it. Ihr könnt probieren, es zu vermeiden. You can do a song and a dance. Du kannst singen und tanzen. And you just think, wow, I'm getting around all these trials. Und du denkst, wow, ich schaff's, all diesen Schwierigkeiten auszuweichen. And you're gonna go right into it. Aber du wirst genau reinkommen. There's no way around it. Es gibt keinen Weg drumherum. This morning someone before church. Heute Morgen war jemand da vor dem Gottesdienst. Like one of the first people in the building. Einer von den ersten Besuchern. Came to me and said, I'm in the most difficult time of my entire life. Ist zu mir gekommen und gesagt, er ist in der schwierigsten Zeit seines Lebens. Between the family and the job and everything, I am absolutely overwhelmed. Also mit der Familie, mit der Arbeit, er ist absolut überwältigt. I'm just falling apart. Er bricht auseinander. And so what the storms do in our lives, was die Stürme in unserem Leben machen, and this is why it says in Romans 5 that we can rejoice in tribulation. Deswegen steht in Römer 5, wir können uns an der Trübsal erfreuen. We can rejoice in the storms of life. Oder wir können Freude haben in den Stürmen des Lebens. Because the storms of life produce perseverance. Weil die Stürme des Lebens vollbringen Ausharren. Meaning Beständigkeit. Like that I learned to endure hardship. Einfach, dass ich Anfechtungen aushalten, Härte lerne. Really have no choice. Ich habe keine andere Wahl. I can become bitter or I can go on. Ich kann entweder bitter werden oder ich mache weiter. And this perseverance produces in the King James experience. Und das Ausharren in der King James Version sagt, es bewirkt experience. Also Erfahrung. And in my Bible it says character. In meiner Bibel steht Charakter. Put the two together, also wenn du die zwei zusammengibst, it's a character that I receive by experiencing God. Also es ist ein Charakter, den ich empfange dadurch, dass ich Gott erfahre. Or it's an authentic faith. Oder eben ein authentischer Glauben. It's something that is really real. Also etwas, was wirklich wahrhaftig ist. And I just want to read this together and bring out 5 points tonight. Und lesen wir es gemeinsam durch und ich werde dann 5 Punkte starting with aufstehen. Verse 1. Also Punkt 1, also Vers 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Paulus Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen. According to the promise of life that is in Christ Jesus. Nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Grace, mercy and peace from God the Father in Christ Jesus our Lord. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus unserem Herrn. I thank God whom I serve as my forefathers did with a clear conscience. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. As night and day I constantly remember you in my prayers. Wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. Voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Now verse 5. Und Vers 5. I have been reminded of your sincere faith. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. It's in the Greek, it's your unhypocritical faith. Also im Griechischen heißt es dein also ungeheuchelter Glaube, ja. Unhypocritical. Also ungeheuchelt. Or authentic. Oder authentisch. I'm reminded of your authentic faith. Ich erinnere mich an deinen authentischen Glauben. Now watch, we'll pull some points out now. Und jetzt also zähle ich ein paar Punkte auf. Which first lived in your grandmother Lois. Der zuerst in deiner Großmutter Lois wohnte. And in your mother Eunice. Und in deiner Mutter Eunike wohnte. And I am persuaded now lives in you also. Ich bin aber überzeugt auch in dir. What do we see here? Was sehen wir da? An authentic faith is alive. Ein authentisches Leben ist. Also ein authentischer Glaube ist ein Leben. Also es ist lebendig, es lebt weiter. It's like being pregnant with a child. Es ist so ähnlich wie wenn man schwanger mit einem It's Kind something ist. Inside of you. Es ist etwas, was in dir ist. And these things, these kind of experiences occur. Und diese Ereignisse tauchen auf. In our darkest moments. In unseren schlimmsten Momenten. When I was 17 years old. Als ich 17 war. I was in a storm of my life. Da war ich in so einem Sturm meines Lebens. I just turned 18. Ich wurde gerade 18. The summer of 1976. Das Sommer 1976. I was looking for God in all the wrong places. Ich habe an allen falschen Orten nach Gott gesucht. And by September I was absolutely in the deepest, darkest pit of my life. Und im September war ich in der dunkelsten, tiefsten Grube meines Lebens. I couldn't sleep at night anymore. Ich habe in der Nacht nicht mehr schlafen können. I was können. Trembling during the day. Und tags habe ich gezittert. I thought, why did I try to find God? Why? I don't know what's wrong with me. I can't be normal. Ich habe gefragt, warum habe ich versucht, Gott zu finden? I can't just go out drinking and doing everything. Everybody, I got to be different, right? Und ich habe mir gedacht, ich kann nicht einfach wieder rausgehen und weiter trinken. Ich muss anders werden. Ich muss mich selbst verrückt machen. And in this storm, und in diesem Sturm a lady came to me and shared Jesus with me. Kam eine Frau und sie hat mit mir über Jesus geredet. A miracle. Ein Wunder. Out of nowhere, she just picked me out. Also von nirgendwo heraus, sie hat mich einfach ausgewählt. At the university. Auf der Universität. And she just leads me to Christ. Und sie hat mich zu Jesus geführt. And suddenly I'm different. Und auf einmal bin ich anders. I become alive. Ich wurde lebendig. I can't even hide it. Ich habe es nicht mal verbergen können. Like when you're pregnant, you can hide it for a little while. Also wenn du schwanger bist, kannst du es eine Weile verbergen. But eventually you can't hide it anymore. Aber irgendwann kannst du es dann nicht mehr verbergen. Well, I couldn't hide this from the first day. Und ich habe es am ersten Tag schon vom ersten Tag nicht mehr verbergen können. Ich hatte Freude. I became alive. Ich wurde lebendig. So something was inside of me. It was living. Und irgendwas in mir drinnen hat angefangen zu leben. My friends in the bar, they saw it. Und meine Freunde in den Kneipen haben es gesehen. My parents saw it. Meine Eltern haben es mitbekommen. So what's with you? Was ist mit dir los? You got a new girlfriend or what's with you? Hast du eine neue Freundin? Was ist los mit dir? No. Nein. What kind of drugs are you taking? Nimmst du irgendwelche Medikamente? No. Nein. Yes, you're hiding something. You are hiding something. Irgendwas ist da. I endured it for 3 weeks. Also ich halte das jetzt schon 3 Wochen aus. And then I finally said to 3 of my friends. Und dann habe ich zu 3 meiner Freunde gesagt. Promise me you won't laugh at me. Also versprecht mir, dass ihr nicht über mich lacht. You won't mock me. Ihr werdet mich nicht verspotten. And I'll tell you what it is. Und ich erzähle euch, was das ist. I said we promise. Und sie sagen, ja, wir versprechen es dir. I said it's Jesus. Ich habe gesagt, das ist Jesus. They looked at me like, that's cool. Und sie haben mich angeschaut und gesagt, das ist cool. Yeah, man, like, that's cool. Ja, das ist cool. They thought I was crazy. Und sie haben gedacht, ich bin verrückt. My mother thought I was crazy. Meine Mutter hat gedacht, ich bin verrückt. I thought I was crazy. Ich habe selbst geglaubt, dass ich verrückt inside. Bin. It was like something in me, like a glorious alien, you know, inside of me, like. Also es war halt in mir drinnen, so wie so ein herrliches Alien. And my mother was so concerned. Und meine Mutter war, also hat sich so Sorgen gemacht um mich. She asked a friend of the family, und sie hat Freunde der Familie a professor gefragt, from Princeton University, einen Professor von der Princeton Universität, a Dr. Pisco. Dr. Pisco. Speaks 8 languages. Er spricht 8 Sprachen. Brilliant Slovak guy that was a friend of the family. Ist wirklich ein brillanter slowakischer Gelehrter. She says, Dr. Pisco is coming here and he's going to straighten you out. Und er hat gesagt, Dr. Pisco wird kommen und wird ja alle 4 gerade richten. So the day comes and he shows up. Und der Tag kommt und er taucht auf. Ding dong, he's here. He's jetzt ist er hier. So I'm in. She says, you wait in the living room. Und sie sagt zu mir, wart du im Wohnzimmer. So he comes in, this little guy. Und da kommt dieser kleine Mann daher. Just looks like, you know, he knows everything about everything. He's like. Und er wirkt so, als ob er echt über jeden alles weiß. Big glasses, you know, like. Er hat große Brillen, dicke Brillen. So we shake hands. Wir schütteln uns die Hände. And he says to my mother, can you leave us alone? Und er sagt zu meiner Mutter, könnten Sie uns kurz allein lassen? He says, Robert, sit down. Und er sagt, Robert, setz dich hin. He looks, my mother's gone. Er schaut nach, ob meine Mutter weg ist. And then he says to me, und er sagt zu mir, I'm also a believer. Ich bin auch ein Gläubiger. He says, I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. Because I meet with professors every week for Bible study. Weil ich treffe mich jede Woche mit Professoren in einer Bibelrunde. But we lack one thing. Aber eins brauchen wir noch. And you have it. Und du hast das. And that's joy. Und das ist die Freude. And I have one question. Tell me how you got it. Und ich will, dass du mir erzählst, wie du sie bekommen hast. I said I believed. Und ich habe gesagt, ich habe geglaubt. I heard the word. Ich habe das Wort gehört and I believed it. Und ich habe es geglaubt. He said, don't tell me this. Und er sagt mir, erzähl mir das nicht. Don't give me something, please. Don't let me leave sad. Tell me something different. Erzähl mir was anderes. Lass mich nicht traurig weggehen. I believed. Und ich habe nur gesagt, nein, ich glaube einfach. That's all I can say, I believe. Und das ist alles, was ich sagen kann. Ich we glaube. Believe what God says. Wir glauben, was Gott gesagt hat. And he responds to his promise. Und dass er seine Versprechen einhält. This thing is alive in us. Und es ist lebendig in uns. I have, can you give me that, please? You know, I it was Valentine's Day recently. Also unlängst war Valentinstag. And I didn't buy this for my wife, I bought this for my dog. Also ich habe das nicht für meine Frau gekauft, sondern für meinen Hund. This is a little stuffed animal. He's actually bigger than Cody. Also dieses Tier ist größer als Cody. And it only cost me $9. Es hat mich $9 gekostet. But Cody is always, every time I'm affectionate to Mary, he wants a part. You know, he wants, you know, somebody kiss me. Also jetzt, wenn ich zärtlich zu Mary bin, dann will Cody halt auch einen Teil davon. So I bought him this for Valentine's Day. Und ich habe das zum Valentinstag gekauft. Do you know what he did? Weißt du, was er gemacht hat? He just bit the eye right out of it. Und er hat gleich das Auge ausgebissen. He was just saying, you're not real, you're fake. Also so, als ob er sagt, du bist nicht echt, du bist gefälscht. This thing is so like, it's so like cuddly, you know? Und das ist so kuschelig. The only thing it lacks, das Einzige, was fehlt, it's not alive. Es ist nicht lebendig. It never will be. Und es wird nie lebendig sein. It's like a religious person, right? Das ist so wie eine religiöse Person, it's like oder? Religion is so like cuddly. Also Religion kann so like kuschelig sein. A nice feeling. Ein nettes Gefühl. I feel so religious. Ich fühle mich so religiös. But is it real? Aber ist es echt? Is it authentic? Ist es authentisch? When the storm comes, wenn der Sturm kommt, the storm will reveal what really is real. Und der Sturm, der wird das offenbaren, was wahrhaftig ist. Cody knows these things are not real. Und Cody weiß, dass das Stoff why he tears them all echt apart. Ist. Und deswegen zerreißt es. Now, the first thing, it's alive. Also das Erste, es ist lebendig. Now, we need to treat this faith like a child. Und wir müssen diesen Glauben wie ein Kind behandeln. We need to nourish it. Wir müssen es ernähren. You need to feed it. Wir müssen es füttern. You need to protect it. Wir müssen es beschützen. Everything that you would do with a little baby, you do with your faith. Alles, was du mit einem kleinen Baby machen würdest, das mach auch mit deinem Glauben. Because you can neglect it. Weil du kannst es verleugnen. You can starve it. Du kannst es verhungern lassen. And everything that you can do negative to a baby, you can do to your faith. Und alles Negative, was du einem Baby antun kannst, kannst du auch deinem Glauben antun. This thing is alive. Und dieses Ding ist lebendig. Number two. Nummer zwei. Vers 6. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. Um dieser Ursache willen, erinnere ich dich an die Gnadengabe Gottes anzufachen. We'll talk about fanning the flame at the end. Und wir reden dann über das Anfachen später. Number two, it's a gift of God. Und Nummer zwei, es ist eine Gabe Gottes. Now, when I wanted a dog, I prayed. I prayed with Max Knutzer. I said, let's pray together that God gives me the dog that he wants me to have. Als ich den Hund gesucht habe, habe ich mit Maxi gebetet, beten wir zu Gott, dass er mir den Hund gibt, den ich haben soll. So we prayed. Das haben wir getan. And I went on the internet, I found some dogs, and then I called this one breeder. Und im Internet habe ich ein paar Hunde gefunden und ich habe dann einen dieser Züchter angerufen. And I said, how many dogs you have? She says, I have one left. Und sie hat mich, ich habe sie gefragt, wie viele Hunde hast du noch? Und sie hat gesagt, es ist noch einer übrig. Okay, I'm going to go on vacation. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt im Urlaub. And you try to sell him. Und du probierst ihn zu verkaufen. If you can't sell him, und wenn du ihn nicht verkaufen kannst, he's mine. Dann gehört er mir. I went away, came back. Ich bin weggefahren, bin wieder zurückgekommen. I called her. Ich habe sie angerufen. She said, he's still here. Und sie hat gesagt, er ist immer noch da. And so I said, he's mine. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehört er mir. Also ich habe ihn vom Herrn empfangen. And when I picked him up, I was the first one there, so I saw all the puppies. Und als ich ihn abgeholt habe, war ich der Erste. And from the whole litter, I liked him the most. Und neben den anderen Welpen habe ich ihn am meisten gemocht. You know, a child is a gift from God. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Animals are a gift from God. Und Haustiere sind auch ein Geschenk Gottes. The Holy Spirit that lives inside of us is a gift from God. Der Heilige Geist, der in uns lebt, ist auch ein Geschenk Gottes. It's what he's what makes our faith authentic. Und er ist derjenige, der unseren Glauben authentisch macht. It's Galatians chapter 2 verse 20. Galater 2, Vers 20. I am crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. But nevertheless I live. Aber nichtsdestotrotz lebe ich. But it's not I that live, but Christ that lives. Christ that lives, he lives in me. Aber nicht ich bin's, der lebt, sondern Christus, der in mir ist, lebt. And the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who gave himself for me. Und das Leben, das ich im Fleisch lebe, das lebe ich für den Sohn Gottes, der sein Leben für mich gab. We can neglect our authentic faith. Und wir können unseren authentischen Glauben ablehnen. Some people will find out in the end that they had actually no authentic faith. Und manche Menschen haben am Ende dann rausgefunden, dass sie keinen authentischen Glauben hatten. Even preachers. Sogar Prediger. Jesus said it in Matthew 7. Also Jesus hat das in Matthäus 7 erzählt. He said many, many will say on that day. Und er hat gesagt, viele werden sagen an dem Tag. Nicht ein paar, many sondern viele. On that day. Viele werden am letzten Tag Lord, sagen, Lord, Herr, Herr. And he will say, depart from me. Und er sagt, entfernt euch von mir. I never knew you. Ich habe euch nie gekannt. The faith was not authentic. Der Glaube war nicht authentisch. It was just a stuffed animal. Es war wie ein Stofftier. It was just a religious feeling. Es war ein religiöses Gefühl. That was not based on truth. Das aber nicht auf Wahrheit gegründet war. And this is why we can rejoice in our storms. Und deswegen können wir uns in unseren Stürmen freuen. Because the storm does us this unbelievable favor. Weil dieser Sturm tut uns diesen unglaublichen Gefallen. The storm comes in and it blows everything away that's not real. Weil der Sturm kommt rein und er bläst alles weg, was nicht wahrhaftig and ist. God lets storms come in. Und Gott lässt zu, dass Stürme kommen. And it pushes us beyond our limit. Und die bringen uns über unser Limit. Songs that we sang. Lieder, die wir gesungen like haben. The Lord is my refuge and he is my strength. Also solche Lieder. Suddenly I'm not singing anymore. Und plötzlich singe ich nicht mehr. And if the mountains are thrown into the sea, I will keep believing. You don't sing that anymore. Und du singst doch das nicht mehr. It's like that just got blown right out. It's like we're just reduced to nothing. Und wir werden auf nichts reduziert. We'll come back to that. Aber wir kommen später nochmal zurück. Number three, watch this. Nummer drei. Let's read from verse 6. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Um dieser Ursache willen erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Verse 7, for God did not give us a spirit of timidity or fear or cowardliness. Vers 7, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben. Or it can be translated the spirit of intimidation. Oder der Geist der Einschüchterung. I'm afraid. I'm ich hab Angst. Timothy was flipping out. Und Timotheus ist fast zusammengebrochen. I mean, come on. Also, I have no reason to flip out. Er sagte, ich habe eigentlich keinen Grund auszuzucken. They're burning Christians at the stake. Ich meine, sie verbrennen zwar Christen am Scheiterhaufen. I mean, these people find every kind of imaginable beast. Und sie finden jedes, also alle möglichen Tiere. Leopards and lions and tigers and bulls and everything. Also Löwen, Rinder. And they're putting families, whole families in the arena. Und sie bringen ganze Familien in die Arena. And I'm a Christian leader. Und ich bin ein christlicher Leiter. I'm associated with Paul. Und ich werde, also sie wissen, dass ich mit Paulus assoziiert werden kann. They were betraying Christians. Und die Römer haben die Christen betrogen. To find favor with Nero. Dass sie Gunst bei Nero fanden. And Paul writes, und Paulus schreibt, God has not given us a spirit of fear. Und er sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. He's not. Es ist nicht. He's given us a spirit of power. Er gab uns einen Geist der Kraft. The word dunamis. Das Wort dunamis. Of love. Der Liebe. Agape. Agape. And of self-discipline. Und der Zucht oder Selbstzucht. The word sophronismos. Sophronismos. Now let's go back to the illustration of the child. Gehen wir nochmal zu dem Bild eines Kindes hin. First, it's alive. Zuerst ist es lebendig. When I'm on the couch and Cody's with me, wenn ich auf der Couch bin und Cody ist bei and mir, I'm petting him, und wenn ich ihn streichle, he feels like a puppet. Dann fühlt er sich an wie so eine think, Puppe. You know, he's just like a stuffed animal. Also fühlt sich an wie ein Stofftier. But the difference is he's breathing. Aber der Unterschied ist, er and atmet he's looking at me. Und er schaut mich an. He's alive. Er ist lebendig. This is a gift from God. Und er ist ein Geschenk Gottes. But number, this next thing is that there's power. Und das zweite ist, dass Kraft. And this is not like cannonball power. Es ist nicht so die Kraft wie einer Kanonenkugel. This is ability. Das ist die Fähigkeit. This is activity. Aktivität. You see the little child, right? Du siehst ein kleines Kind. It's alive. Es ist lebendig. It comes out crying and it's breathing. It's also es alive. Kommt raus und schreit und es atmet. Es ist lebendig. It's got lungs. Es hat Lungen. Look at it. Schau it dir just das an. Looked at me. Es hat mich angesehen. What a gift from God. Wow, was für ein Geschenk Gottes. We haven't even started yet. Wait till the dunamis kicks in. Wir haben noch nicht mal angefangen. Wartet, bis die Pubertät eintritt. The dunamis. The power. Also bis die Dynamik anfängt. Yeah. Wait till he starts activity. Warte, bis die Aktivitäten wait anfangen. Wait till he starts walking. Warte, bis es anfängt zu gehen und zu sprechen. And breaking things. Und bis es Sachen and zerbricht screaming. Und schreit. Wait till he starts doing all the things he can do with his body. Und warte, bis er alles machen kann, also wozu er fähig ist. He just bent his elbow. Er hat gerade seinen Ellbogen gebeugt. Wow. Wow. He just walked. Er ist gerade gegangen. He just tried to say dada. Edgar, probiert da dazu sagen. Habt ihr das gehört? This is dunamis. It's activity. It's energy. Das ist die Kraft. Das ist die Energie. It's die Aktivität. Movement. Das ist Bewegung. We have this inside. Und das haben wir in uns drinnen. The Holy Spirit is active. Der Heilige Geist ist aktiv. Wants to be a part of our life. Er will ein Teil unseres Lebens sein. All we have to do is just ask him. Und alles, was du machen musst, ist ihn zu fragen. I need wisdom right now. Ich brauche jetzt Weisheit. I need peace right now. Ich brauche jetzt Frieden. Please give me direction. Bitte gib mir, zeig mir den Weg. Be with me. Sei mit mir. Lead me in victory. Führ mich in Sieg. And he's active, and we can say, that was just the Holy Spirit, I think. Und er ist aktiv, und wir können sagen, hey, ich glaube, das war gerade der Heilige Geist. I don't think I could have done that. That was him. Wow. Also ich hätte das nicht tun können, aber es war er. And we can actually observe the activity of the Holy Spirit in our lives. Und wir können die Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben beobachten. Number four. Nummer vier. He's love. Er ist Liebe. What is one of the most wonderful things a child can do? Was ist das Wunderbarste, was ein Kind tun kann? What's the most wonderful thing I like about Cody? Was ist das Wunderbarste, was ich an Cody mag? Every time I come home, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, lick my face for 3 minutes. Dann schlägt er mir für 3 Minuten das Gesicht ab. I just lay right on the floor, so he can just do it real easy. Und ich lege mich am Boden hin, dass er es leicht hat dabei. And people in the States thought I was crazy because I would come in the house and. Und manche Leute glauben, ich bin verrückt. And then I'd lay on the floor and he'd be licking me and. Weil ich dann heimkomme, mich am Boden lege und er leckt mich ab. Then he'd go out for 5 minutes, come back in and start all over. Dann geht er raus für 5 Minuten, kommt wieder zurück und fängt wieder an. So hat er so mich für 10 Jahre lang nicht gesehen hätte. He just loves me. Und er liebt mich. And loves me. And when a little child begins to, it's amazing, you pick up a little child and when it responds to you, when it makes some kind of initiation of affection, it's like, he just loved me. Und wenn du ein kleines Kind hochnimmst und es reagiert auf dich und sagt dort irgendeine Art der Zuneigung zu dir. This kid just smiled at me. Dieses Kind hat mich gerade angelächelt. It's wonderful. Das ist wunderbar. You know, and we have the Holy Spirit in us. Und wir haben den Heiligen Geist in uns. And that Holy Spirit, it reaches out to its own. Und der Heilige Geist reicht von sich aus. To the body of Christ. Zum Leib Christi. And beyond, und auch noch weiter. To those who could become the body of Christ. Zu denjenigen, die zum Leib Christi dazugehören könnten. And number five, Nummer 5. This last word. Das letzte Wort. In my Bible it says self-discipline. Also in meiner, also in Pastor Rob's Bibel steht Selbstdisziplin. And what does it say in your Bible? Zucht. Yeah, in some Bibles it says sound mind. Also in manchen Bibeln heißt es, ist es Selbstverständnis, gesunder Verstand. In the Amplified it says a calm and balanced mind. Ein sanfter und ausbalancierter Verstand. And what is the most wonderful thing you can experience? Was ist das wunderbarste Ereignis, was du erfahren kannst? As a parent? Als Elternteil. Or even dog owner. Oder auch als Hundebesitzer. When I'm sitting there. Wenn ich sitze. And this living thing comes. Und dieses lebendige Wesen kommt zu mir. And snuggles up. Und es springt drauf. And finds his peace und in your presence. Findet seinen Frieden in deiner Gegenwart. You know, our authentic faith finds peace, finds rest in God. Unser authentischer Glaube findet Frieden in Gott. I had this little kid in my hand one time, about 3 years old. Also ich hatte so ein 3-jähriges Kind in meinen Armen. And I'm holding him and holding her actually. Und ich habe sie gehalten. And she just fell asleep. Und sie ist direkt auf meine Schulter eingeschlafen. It was such an awesome feeling. Und es war ein großartiges Gefühl. This living thing, dieses lebendige Ding, just found rest, hat Frieden gefunden. In me. Also Ruhe in mir gefunden. In our authentic faith, und unser authentischer Glaube finds rest in God. Findet Ruhe in Gott. Now, let's turn to 1 Peter chapter 1. Und lesen wir noch 1. Petrus 1. And let's read a little bit about some storms. Und lesen wir über ein paar Stürme. Starting with verse 3. Vers 3. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In his great mercy he has given us new birth. Der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Into a living hope. Zu einer lebendigen Hoffnung. This thing is alive inside of us. Dieses Ding ist in uns lebendig. Now skip down to verse 6. Gehen wir zu Vers 6. In this you greatly rejoice. Darin jubelt ihr. Though now for a while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Personal trials. Also persönliche Schwierigkeiten. Relational trials. Beziehungstechnische Schwierigkeiten. Personal trials at work. Persönliche Schwierigkeiten in der Arbeit. Relational trials at work. Beziehungstechnische Probleme in der Arbeit. Personal trials at home. Persönliche Probleme zu Hause. Relational problems at home. Beziehungstechnische Probleme zu Hause. Personal trials at school. Persönliche Probleme in der Schule. Relational trials at school. Beziehungstechnische Probleme in der Schule. We're just surrounded by trials. Und wir sind einfach umzingelt von Schwierigkeiten, von Anfechtungen. Storms just come in as quickly as. Und Stürme kommen so schnell. Vers 7. These have come so that your faith of greater weight, of greater worth than gold which perishes, even though refined by fire, may be proved authentic. Also diese Versuchungen sind gekommen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Right? That it may be proven genuine. Dass es kostbar befunden wird. Now watch what it says. And may result in praise and glory and honor when Jesus is revealed. Erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesus Christi. Why can we rejoice in tribulation? Warum können wir uns freuen in der Anfechtung? Because it does us this unbelievable favor. Weil es uns diesen unglaublichen Gefallen tut. It hurts. Es tut weh. It's painful. Es ist sehr schmerzhaft. But it does this unbelievable favor to us. Aber es bringt diesen unglaublichen Vorteil mit sich. By showing us what is really authentic and what isn't. Indem es uns zeigt, was ist wirklich authentisch und was ist es nicht. It just blows us away. Es fegt uns fort. And only that which is real. Und nur das, was wahrhaftig ist, stays. Wird bestehen. And only that which has gone through the storm, und nur das, was durch den Sturm durchgegangen ist, will receive praise and honor and glory at the coming of Christ. Wird Lobpreis und Ehre beim Kommen Christi haben. An authentic faith, ein authentischer Glaube, proven by God, geprüft von Gott, so the storms come, so dass die Stürme kommen, and they come from every direction, und sie kommen aus allen Richtungen. Now I want to just end by talking about how to fan the flame. Und ich will jetzt noch damit abschließen, indem wir reden drüber, wie man die Flamme anfachen kann. In this Greek word of fanning the flame, we find the word fire, pour. Und in diesem griechischen Wort für das die Flamme anfachen finden wir das reine Wort für Feuer. And here we find the word again, pour. Also das arme Feuer. The fiery trial. Das reine Feuer, das ist feurige And now Paul tells us to fan the flame of your authentic faith. Und Paulus spricht davon, dass wir die Flamme unseres authentischen Glaubens anfachen sollen. Give it oxygen. Also gib Luft dazu. Take something and give some air in there. Also nimm etwas und fächere Luft hinein. Come on, fan it. Also fache sie an. Get some oxygen. Get this thing going. Also gib etwas Sauerstoff dazu. And suddenly it's ablaze again. Und auf einmal facht es wieder auf. And there's three things that we can do. Und es sind drei Sachen, die wir machen können. To fan the flame. Um die Flamme anzufachen. The first thing. Das erste. Look back at all that God has done in your life. Schau auf das zurück, was Gott bisher in deinem Leben gemacht hat. Had a lot of time to think on this trip. Auf dieser Reise hatte ich viel Zeit darüber nachzudenken. It wasn't so much a vacation. Es war nicht so sehr ein Urlaub. It was maybe a time away with the Lord. Es war eher so eine Zeit, wo ich weg war mit dem Herrn. To be honest, you know, this whole building project to me. Um ehrlich zu sein, dieses ganze Gebäudeprojekt ist ein Sturm. I think a lot about it. Ich denke viel darüber nach. I wonder why the estimations of the costs in the beginning. Ich frage mich, warum die Abschätzungen der Kosten am Anfang were so unrealistic. Dass die so unrealistisch waren. I go from being angry, also ich werde zornig, to being frustrated, dann werde ich frustriert, to being depressed, dann depressiv, to being angry again, dann wieder zornig, to getting peace from God, dann bekomme ich ein bisschen Friede von Gott while, für eine Weile, angry dann again. Werde ich wieder zornig. I go through this, I go to bed in peace and I wake up in anger. Also ich gehe friedvoll ins Bett und wache zornig auf. And I think, und ich denke, what in the world? warum in der Welt? God, I've served you for 30 years. Ich habe gesagt, Gott, ich diene dir schon seit 30 Jahren. I've focused on this. Und ich habe mich wirklich darauf fokussiert, mit einem reinen Herzen. I'm disappointed. Ich bin enttäuscht. And God says, und Gott sagt, let's see how genuine your faith is. Schauen wir mal, wie rein und kostbar dein Glaube ist. Let's see how genuine the faith of the church is. Schauen wir, wie kostbar der Glaube der Gemeinde ist. What are you afraid of? Wovor hast du Angst? Like, what are you afraid of? Wovor hast du Angst? And what I did one morning, a couple mornings in a row. Und was ich ein paar Mal jeden Morgen gemacht habe. I got up really early. Ich bin sehr früh aufgestanden. I just laid there. Ich bin da gelegen. And I thought, what is authentic in my life? Und habe mich gefragt, was ist authentisch in meinem Leben? Have I lived in an illusion? Habe ich in einer Illusion gelebt? What is authentic? Was ist authentisch? So I started with my salvation. Und ich habe angefangen mit meiner Errettung. I thought, what happened on that day in 1976? Und ich habe mich gefragt, was ist an diesem Tag 1976 passiert? Someone spoke the word to me. Jemand hat mir das Wort erzählt. I believed it. Ich habe es geglaubt. And I was changed. Und ich war verändert. Okay, that was authentic. Okay, das war authentisch. Then I had no friends in the world. Dann hatte ich auf der ganzen Welt keinen Freund. Everybody thought I was crazy. Jeder hat gedacht, ich bin verrückt. So I said to God, God, I have no friends. Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, ich habe keinen einzigen Freund. Are there any Christians my age in this world? Gibt's auf dieser Welt irgendwelche Christen, die in meinem Alter sind? A few days later, I get a phone call. Und ein paar Tage später ruft mich jemand an. Hey Rob, hey Rob, wanna come to a Bible study? Willst du zu unserer Bibelrunde kommen? Not really. Und ich so, nicht wirklich. There's thousand girls there. Es sind tausende von Mädchen dort. Maybe. Vielleicht doch. I went. Ich bin hingegangen. First person I met was Mary. Und die erste Person, die ich dort kennengelernt habe, war die Mary. I went through another, suddenly I was in another storm. Und auf einmal war ich wieder in einem anderen Sturm. The storm of where do I go with my life? Wohin gehe ich mit meinem Leben? At 19 years old. Mit 19 Jahren alt. Just a dark storm. Ein dunkler Sturm. And in the storm, und in diesem Sturm, God directed me to go to Bible college. Da hat Gott mich dazu gebracht, in eine Bibelschule zu gehen. And then other storms came. Und andere Stürme kamen. And in this next dark storm, und in dem nächsten dunklen Sturm, God shows me, hat Gott mir gezeigt, that Mary is to be my wife. Dass Mary meine Frau werden soll. And then another dark storm comes. Da kam wieder ein dunkler Sturm. And God shows me I'm to go to Austria with Mary. Und Gott sagt, ich soll mit der Mary nach Österreich and gehen. And as I look back, und wenn ich so zurückblicke, do you know what I found out? Wisst ihr, was ich herausgefunden habe? The darkest storms of my past, dass die dunkelsten Stürme in meinem Leben, are now the greatest testimonies of the authenticity of my faith in God. Dass sie die großartigsten Zeugnisse der Authentizität meines Lebens in Gott because sind. Because they are the greatest testimonies of God's faithfulness in my life. Weil sie sind die großartigsten Zeugnisse der Treue Gottes in meinem Leben. The darkest ones, die dunkelsten, stand out like lighthouses. Also die dunkelsten, die wirklich hochstehen wie like die stars Leuchttürme, now. Wie Sterne fast. I mean, at that moment when you're going through it, it's so dark and you think there's so much fear and you think, what's going to happen to me? Und wenn du da durchgehst, ist es so dunkel und so furchteinflößend und denkst du, was passiert mit mir? And you pass through somehow by faith. Und irgendwie durch Glaube gehst du da durch. You come out the other side, du kommst auf der anderen Seite you raus look back, und du schaust zurück. And the storm turns into a star. Und dieser Sturm verwandelt sich in einen Stern. And you go through the next one. Und du gehst durch den nächsten. And I remember when we were here the third year, und ich erinnere mich, wie wir das dritte Jahr and hier Mary waren. Went through this really difficult time. Und Mary hatte wirklich, diese wirklich schwierige Zeit. And I remember being in my car. Und ich erinnere mich, wie ich im Auto gesessen and bin. I was punching the dashboard. Und ich habe das Armaturenbrett drauf eingeschlagen. Ich habe drauf eingeschlagen auf das Armaturenbrett. Und ich habe gesagt, Gott, do you hear me? Hörst du mich? If you deliver me from this, wenn du mich davon befreist, I will never doubt you again. Dann werde ich dich nie wieder anzweifeln. A few months later, ein paar Monate später, the storm was over. War der Sturm vorbei. And it turns into a star. Und es hat sich in einen Stern verwandelt. In the night. In der Nacht, of God's faithfulness. Durch Gottes Treue. And you look back and you see this long line of stars in your 30 years with the Lord. Und du siehst diese lange Linie der Sterne. And now you find yourself in yet another situation. Und du bist wieder in so einer Situation. And you say, God, und du sagst, Gott, if you deliver me from this one, wenn du mich davon befreist, I'll never doubt you again. Werde ich dich nie wieder anzweifeln. And everything's dark and you can't understand, you can't figure anything out. There's just no human way out. Und es ist so dunkel und du verstehst das einfach nicht. And then you realize und dann realisierst that this situation right now, dass diese Situation jetzt gerade is gonna be a star wird wieder ein Stern for those in the future. Für die in der Zukunft. We will look back wir werden zurücksehen as a church als eine Gemeinde and give testimony to the next generation und werden ein Zeugnis geben der nächsten Generation and say, you know what, in the year 2008, und werden sagen, wisst ihr was, im Jahr 2008 we were in a storm. Da waren wir in einem Sturm. I mean, it was like, wow, we perish. Es hat so ausgesehen, als ob wir zugrunde gehen. But God was there. Aber Gott war da. He was there beyond anything I could ask or think. Und er war mehr da, als ich je bitten oder fragen hätte können. So we fan the flames und so fachen wir die Flammen an. With all that God has done in our past. Mit all dem, was Gott in unserer Vergangenheit schon getan Number two, hat. Nummer zwei. Fan the flame wir fachen with die Flammen mit dem, was wir glauben. Bring it down to the basics. Also brich es auf die Basis runter. Do you believe John 3:16? Glaubst du an Johannes 3:16? For God so loved the world, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, only begotten dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, that whosoever would believe in him, dass wer auch immer in ihn glauben wird, would not perish, nicht zugrunde gehen wird. Yeah, I believe that. Ja, ich glaube schon. That's great. That's das a ist start. Großartig. Das ist ein Stern. Ein Anfang. Do you believe? Glaubst du? That Jesus will return? Dass Jesus wiederkommen wird? Why is your heart troubled? Warum hat dein Herz Probleme? Believe in God, believe also in me. An Gott zu glauben. In my father's house are many mansions. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Do you believe that? Glaubst du das? Yeah. Ja. I think so. Ich glaube schon. Be anxious for nothing. Fürchte dich, sei besorgt um nichts. But through prayer and thanksgiving. Aber gib für alles Dank. Make your request known to God. Bring deine Anliegen vor Gott. And God's peace will protect you. Und Gottes Friede wird dich beschützen. Do you believe that? Glaubst du das? I'm trying to. Ich probiere es. Yeah, I believe. Ich glaube schon. Fan the flames with what you believe. Und fach die Flammen mit dem, woran du glaubst. And the last thing. Und das Letzte. Fan the flame with where we're going. Fache die Flammen auf den Hinblick dessen, wohin wir gehen werden. If our life is called a vapor. Wenn unser Leben ein Hauch genannt wird. In James chapter 4, verse 14. In Jakobus 4, Vers 13. 14. 14. If our whole life is just a vapor. Wenn unser ganzes Leben nur ein Hauch ist. Then what is the storm? Was ist denn schon ein Sturm? A fraction of a vapor? Also ein kleines Teil eines Hauchs. Fan the flame with where we're going. Also fache die Flamme an mit dem Blick dessen, wohin wir gehen werden. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns nochmal beten. Lord Jesus, Herr Jesus, when we think about your life, wenn wir an dein Leben denken, that you were a man despised and rejected, du warst ein Mann, der verleugnet wurde und abgelehnt wurde, acquainted with grief, der mit Zorn begegnet wurde, we're so thankful, wir sind so dankbar, that you really did die on that cross, dass du wirklich an diesem Kreuz gestorben bist, you really, really did, und du hast das wirklich getan. It's a historical fact. Das ist ein historischer Fakt. We believe in you, und wir glauben das. We glauben thank you for this time. Wir danken dir für diese Zeit. Maybe there's somebody here tonight, you're in a storm. Vielleicht ist heute jemand da, der sich in einem Sturm befindet. Maybe in your family. Vielleicht in deiner Familie. It's just beyond anything you can deal with. Und vielleicht übersteigt das deine Kapazitäten. Maybe it's your marriage. Vielleicht ist es deine Ehe. Maybe it's one of your parents. Vielleicht einer deiner Eltern. Maybe your sister or your brother. Vielleicht dein Bruder oder deine Schwester or oder deine Schwiegermutter or your daughter-in-law oder deine Schwiegertochter. Couldn't be your son-in-law. Könnte nicht dein Sohn, also Schwiegersohn sein. Whatever it is, financial situation on the job. Finanzielle Situation in dem Job. Maybe a sickness. Vielleicht eine Krankheit. Maybe you just found out that you're sick. Vielleicht hast du gerade rausgefunden, dass du krank bist. Something's wrong with your liver. Vielleicht ist es mit deiner Leber falsch. You got serious back problems. Oder du hast ernste Rückenprobleme. Whatever the storm, Lord. Was immer der Sturm ist, Herr. We want to find our peace in you. Wir wollen unseren Frieden in dir finden. We want to fall asleep in the boat like you did. Wir wollen in diesem Boot einschlafen, so wie du. We just want to snuggle up next to you. Wir wollen uns neben dich hinkuscheln. And say, Lord, if you can sleep in the storm. Und sagen, Herr, wenn du in dem Sturm schlafen kannst, just wanna find peace in you. Dann will ich auch Frieden in dir finden. Let's take a moment and just pray for someone that you know is in a storm. Nimm dir eine Minute Zeit und bete für jemanden, von dem du weißt, dass er sich in einem Sturm befindet. Jesus, we pray for people in North Korea today. Jesus, wir beten heute für Menschen in Nordkorea. In these 40 countries where Christians are so severely persecuted. In diesen 40 Ländern, wo Christen so ernsthaft verfolgt werden. Nigeria, Sudan. Nigeria, Sudan. Vietnam. Vietnam. Indonesia. Indonesien. China, Pakistan. China, Pakistan. Bangladesch. Bangladesch. So many places in the world. So viele Orte in der Welt. It's just illegal to be a Christian. Wo es einfach illegal ist, Christ zu sein. Father, we pray for those in prisons tonight. Vater, wir bitten heute für diejenigen, die in Gefängnissen sitzen. Who sit there alone. Die alleine sind. In darkness. In der Dunkelheit. And yet you promise that you're there. Und doch hast du versprochen, dass du da sein wirst. As the Apostle Paul said. So wie Apostel Paulus geschrieben that hat. You stood with him. Dass du immer noch bei ihm bist. So Lord, we pray for people in storms tonight. So Herr, wir beten heute für Menschen, die sich im Sturm befinden. Stand with us. Steh uns bei. Help us to see you, Lord. Und hilf uns, dass wir dich sehen können. Help us to fan the flames. Und hilf uns, dass wir die Flammen anfachen. Until you appear in the fire. Solange bis du im Feuer erscheinst. We pray tonight. Und wir beten heute. Und maybe there's somebody here you've never received Jesus. Vielleicht ist jemand hier, der Jesus noch nie angenommen hat. Just say a simple prayer. Sprich ein einfaches Gebet. God, forgive me. Herr, vergib mir. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Come into me. Komm in mich. Live inside of me. Lebe in mir. Please. Bitte. Forgive me. Vergib mir. Wash me through the blood of Jesus. Wasch mich durch das Blut Christus. I pray tonight. Ich bete heute Abend. I want to be born again. Ich will wiedergeboren werden. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.